Check, check, check. Jones. Release yourself to it. days of the old school to the new era of electrified hard funk. With the feel of the groove and the vibe of the groove that locks your soul into a chamber of low end and that straight to your dome base.

jeden Blick mal. Wenn es endlich still wird, weil der Trubel schwindet, dann können wir Luft holen. Die einen fallen ins Bett und schlafen einer Ohnmacht gleich. Die anderen werden unruhig, weil sie mit zu viel Zeit nichts anzufangen wissen. Und wieder andere erahnen, dass die Stille einen Schatz in sich trägt. Weihnachten ist die Verheißung eines solchen Schatzes. In der Nacht geht ein Licht auf, ein Licht der Hoffnung für unsere Welt. Und es trägt das Gesicht eines neugeborenen Kindes. Kinder sind immer ein Geschenk des Himmels. Auch dieses Kind heute Nacht. Es ist das Geschenk des Himmels. Das Geschenk? Weihnachten bedeutet für uns Christen, dass Gott zur Welt kommt. Nicht irgendetwas, nicht irgendjemand und nicht irgendwie. Gott selbst erscheint in der Gestalt eines Kindes. Das klingt irgendwie verrückt. Ist es auch. Das soll Gott sein, der Große, der Allmächtige. Das Kleine großtun, das sind wir gewohnt. Das Große sich klein machen, das kennen wir eher nicht. Aber genau das ist Weihnachten. So ist unser Gott. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Heiligabend. Thomas Dietrich, Katholische Kirche. Sunshine Life, Motorola Mix Mission. Genug!